HR2 Kultur. Archivschätze. Willkommen zu den Archivschätzen heute. Mein Name ist Christiane Kreiner. Bürger fragen, die Regierung antwortet. Dieser Sendungstitel aus dem Jahr 1951 machte mich neugierig. Gerade zu Beginn der 1950er Jahre gab es eine Reihe öffentlicher Diskussionen im Hessischen Rundfunk, die im Radio übertragen wurden. Bürger fragen, die Regierung antwortet, war eine davon. Brennende Themen gab es im Hessen der Nachkriegszeit viele. Bürgerinnen und Bürger stellten ihre Fragen direkt an Regierungsvertreter, auch an Georg August Zinn. Für die hessische Landesregierung antworteten außerdem Heinrich Fischer, Minister für Arbeit, Landwirtschaft und Wirtschaft, der Kultusminister Ludwig Metzger, der Finanzminister Heinrich Tröger und der Innenminister Heinrich Zinkann. Das Gespräch leitete der Journalist Günther Hünecke. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sinn und Zweck der Veranstaltung, zu der wir uns heute hier eingefunden haben, passen meines Erachtens recht gut zum Wesen des Rundfunks, nämlich Mittler zu sein zwischen den Menschen. Daneben stellt der Rundfunk aber gerade in der gegenwärtigen Zeit auch ein wichtiges Mittel dar, um die Brücke zu schlagen zwischen Regierung und Staatsvolk. Hier in Hessen brauchen wir damit eigentlich gar nicht erst anzufangen, denn die Regierung, Ihre Regierung, Herr Ministerpräsident, hat damit bereits seit geraumer Zeit begonnen und sich der Bevölkerung bei vielen Gelegenheiten gestellt. Die Amtszeit des Kabinetts würde aber nicht ausreichen, sollten alle Wünsche auf ein derartiges Forum erfüllt werden. Darum möchte der Hessische Rundfunk seine Einrichtungen zur Verfügung stellen, um auch die Hörer in den entferntesten Winkeln unseres Hessenlandes an der Debatte teilnehmen zu lassen. Allerdings werden wir eines beachten müssen bei unserer Aussprache. Wir werden nämlich die Themen, die zur Behandlung kommen sollen, in verschiedener Hinsicht beschränken müssen. Wir können uns meines Erachtens nur über Probleme unterhalten, die in die gesetzgeberische und verwaltungsmäßige Zuständigkeit der Regierung fallen. Also etwa über Fragen der Verwaltungsreform, der Preissteigerung, der Schulreform, der Kulturpolitik und vielleicht auch über Finanzfragen. Dagegen werden wir uns über Themen wie etwa die Erhöhung der Straßenbahntarife in Frankfurt oder die Wiedervereinigung Deutschlands kaum unterhalten können, weil wir nicht die entsprechenden Partner hier bei uns haben für ein derartiges Gespräch. Damit dürfte der Rahmen genügend abgegrenzt sein. Und ich darf Sie, Herr Ministerpräsident, und Sie, meine Herren Minister, im Namen des Hessischen Rundfunks bei uns auf das Herzlichste willkommen heißen und Ihnen dafür danken, dass Sie sich trotz der starken Arbeitsbelastung um der Sache willen bereit erklärt haben, an der Aussprache, die ich hiermit eröffne, teilzunehmen. Zunächst darf ich Sie, Herr Ministerpräsident, bitten, uns Ihre Gedanken über den Wert einer derartigen Aussprache zwischen Bürgern und Regierung darzulegen. Meine lieben Frankfurter Mitbürger, Staatsmänner und Politiker pflegen dem Volke in der Regel ihre Ansichten und Auffassungen durch Reden in Parlamenten, in Versammlungen, manchmal auch durch Ansprachen vor dem Rundfunk mitzuteilen. Das mag notwendig sein, damit die Bevölkerung die Ansichten und Absichten einer Regierung kennenlernt. Und es mag auch nützlich sein, weil dadurch dem Politiker Gelegenheit gegeben wird, für seine Auffassungen im Volke zu werben. So sind wir in Deutschland oder die deutschen Politiker im Laufe der Zeit zu Sonntagsrednern geworden. Am Montag sind dann die Gazetten voll von diesen Reden gewesen. Und sicherlich war manche dieser Rede sehr nützlich, ein wertvoller Beitrag im Rahmen der großen Diskussion um das deutsche Geschick oder um die Probleme, die wir in Deutschland oder in einem deutschen Lande zu lösen haben. Bei anderen mag das Wort gelten, dass ein Vierergespann sehr oft die flinke Zunge nicht einzuholen vermag. Jedenfalls hat auf diese Art die Bevölkerung Gelegenheit, zu erfahren, was eine Regierung denkt und plant oder was ein Politiker will und fordert. Aber selbst der größte rhetorische Erfolg in einer beifallumrauschten Arena vermag ja demjenigen, der nun verantwortlich ist für die Gestaltung der öffentlichen Angelegenheiten, eigentlich nicht zu vermitteln, was nun der Mann an der Werkbank oder das junge Mädchen am Schreibtisch oder die Hausfrau eigentlich über die Aufgaben des Staates oder über die Maßnahmen einer Regierung denkt oder welche Sorgen und Nöte nun den Einzelnen bedrücken und beschweren. Und unsere Meinung ist, dass in Deutschland zwar die Politiker, jedoch nicht zur Genüge das Volk zum Worte kommt. Man bezeichnet zwar die Presse als ein Organ der öffentlichen Meinung, und sicherlich ist sie das, aber auch das, was die Zeitungen berichten und beurteilen, geht ja irgendwie durch die Stuben der Redaktionen. Und selbst wenn ein Leitartikel das wiedergibt, was der Mann auf der Straße denkt, dann geht es eben durch das Filter einer Redaktion. Und deshalb haben wir uns bemüht, nun nicht nur uns als Regierung mit dem Parlament zu unterhalten, sondern wir haben versucht, unmittelbar mit der Bevölkerung ins Gespräch zu kommen. Wir haben deshalb nicht die Absicht, politische Reden hier vor Ihnen zu halten. Nicht wir wollen zu Ihnen sprechen, sondern unser Wunsch ist es, dass Sie zu uns sprechen, dass ein Gespräch zwischen uns und mit uns zustande kommt. Weil wir glauben, dass eine Regierung das Ohr, wie man so sagt, am Munde des Volkes haben soll. Ich will deshalb auch keineswegs hier nachträglich nochmals eine Regierungserklärung abgeben. Das kann nicht der Sinn dieser Stunde sein, uns über die grundsätzlichen Fragen der deutschen Politik zu unterhalten, etwa über das gesamtdeutsche Problem oder die Frage eines deutschen Sicherungsbeitrags. Denn das sind Angelegenheiten, die an anderer Stelle zu erörtern sind und die mit der Politik einer Landesregierung nichts unmittelbar zu tun haben. Die Aufgaben einer Regierung wie der unseren ergeben sich ganz nüchtern aus der Situation, in der sich ein Land wie Hessen befindet. Sie leben hier in Frankfurt, in dem glücklichen Frankfurt, jenem Wirtschafts- und Handelszentrum, um das Hessen vielfach von manchen deutschen Ländern beneidet wird. Hier gibt es kaum Arbeitslose. In dem Nachbarkreis Groß-Gerau haben Sie 2,7% Arbeitslose. Wenn Sie in andere Teile unseres Hessenlandes gehen, nach dem schönen Nordhessen, dann haben Sie dort 11,7% Arbeitslose im Regierungsbezirk. Es gibt Kreise mit über 22% Arbeitslosen. Das liegt an der völlig uneinheitlichen Struktur unseres Landes. Es liegt daran, dass die wirtschaftliche Kraft sich seither recht einseitig hier im Rhein-Main-Gebiet zusammengeballt hat. Und es liegt daran, dass jene Gebiete Hessens, die ich eben erwähnte, nun infolge der Zonengrenze, der Trennung Deutschlands, der Spaltung Deutschlands, sich in einer besonderen Notlage befinden. Daraus ergibt sich eine sehr natürliche Aufgabe für eine Regierung wie die des Landes Hessen, nämlich hier einen einigermaßen gesunden Ausgleich vorzunehmen. Und dazu gehört die Solidarität aller, die hier in Hessen wirtschaften und arbeiten. Auch die Solidarität unter den einzelnen Wirtschaftszweigen und unter den einzelnen Wirtschaftsgebieten. Und wenn wir diese Aufgabe lösen wollen, dann tun wir es mit dem, was wir als Hessenplan bezeichnen. Dieser Hessenplan soll nicht nur dazu dienen, den 800.000 Flüchtlingen, die wir hier in einem Lande mit 4,3 Millionen Einwohnern haben, aufnehmen müssen, an Arbeitsstellen heranzuführen oder ihnen und den Evakuierten und Ausgebombten umgekehrt Wohnungen zu beschaffen, sondern es soll dazu führen, dass an jenen Stellen, wo das möglich ist, neue Industrien anzusiedeln, um eben Arbeitsplätze zu schaffen. Aber angesichts der finanziellen Situation, in der sich Deutschland und natürlich auch ein Land wie Hessen befindet, verlangt das ganz außergewöhnliche Anstrengungen. Denn das finanzielle Erbe, das die neue hessische Regierung übernommen hat, ist eine ganz ungewöhnliche Belastung. Daraus folgt, dass wir die Aufgabe haben, alle öffentlichen Ausgaben, die nicht unbedingt zwingend sind, auf das Entschiedenste zu drosseln. Und die finanzielle Kraft eines Landes, wie das von Hessen, auf die wesentlichsten und wichtigsten produktiven Aufgaben, die man hier durchführen kann, zu konzentrieren. Das ist nicht leicht, aber es geht uns darum, diese finanzielle Bewegungsfreiheit zu erkämpfen. Und ich glaube, sagen zu dürfen, dass das bis zu einem gewissen Grade in den vergangenen Monaten auch schon erreicht worden ist. Aber daraus folgt noch etwas anderes. Es ergibt sich daraus, dass wir unser Haus als Staat, als Land, auch als Selbstverwaltung so einfach einrichten wie nur möglich, dass wir nicht aus Tradition oder Anhänglichkeit an das Überlieferte alles beim Alten belassen können. Hier eine neue Verwaltung, eine neue Organisation der öffentlichen Verwaltung zu schaffen. Das ist die Aufgabe, die jeder Regierung, ganz gleich welche Regierung nun am Ruder ist, in jedem deutschen Land und insbesondere in Hessen gestellt ist. Wir sind hier als Kabinett als Ganzes erschienen, weil wir glauben, dass es allein nicht genügt, dass eine Regierung das politische Vertrauen einer Mehrheit in einem Parlament besitzt, sondern dass etwas mehr dazu gehört, nämlich menschliches Vertrauen. Ich darf Sie deshalb bitten, heute zu uns zu sprechen, damit wir gemeinsam in ein echtes Gespräch kommen. Ich darf Sie also bitten, nun mit diesem Gespräch zu beginnen. Frau Albrecht, meine Damen und Herren, ich begrüße es außerordentlich, dass die hessische Regierung den Mut gefunden hat, vor das Volk, ist ja oft heute erwähnt worden, vor das Volk zu treten und in einem gewissen Sinne Rechenschaft abzulegen. Und das gibt mir Anlass, gerade hier diese Frage einmal anzuschneiden. Das ist nämlich der Bericht über die gestrige Landtagssitzung. In dieser Landtagssitzung ist über die Erhöhung der Beamtengehälter gesprochen worden. Nun ist es ohne weiteres klar. Ich glaube, die ganze Versammlung wird sich da aber klar sein, dass keinem Beamten, der etwa 200 oder 300 Mark hat, jemand eine Erhöhung seines Gehaltes missgönnt. Es ist aber zu gleicher Zeit auch eine Erhöhung der Ministergehälter vorgenommen worden. Und ich bin außerordentlich erfreut, dass gerade der Finanzminister Dr. Tröger hier ist. Herr Dr. Tröger hat nun gesagt, begründet, ja, auch die Minister, die litten unter der Teuerung. Ja, Meine Damen und Herren, ich muss Ihnen sagen, wenn Sie diese großen Massen der Bevölkerung fragen, ob ein Mann, sagen wir mal, der 1.000 oder 500 Mark Monat hat, nun so drückend leiden muss, dass er unbedingt 200 Mark Monat vorbringt, dafür finden Sie, meine Herren, bei der Jung, wirklich kein Verständnis. Vielleicht finden Sie es im Eigenkreise, aber bei der Bevölkerung, gehen Sie doch mal in die Geschichten hinein, da werden Sie nie ein Verständnis dafür finden, dass Sie als eine der ersten Taten nun Ihre Gehälter erhöhen wollen. Meine Damen und Herren, ich habe schon im Landtage gesagt, wir sind Arbeiter des Geistes und sind ebenso wie andere Arbeiter darauf angewiesen, uns von unserer Arbeit zu ernähren. Wenn ein Minister im Lande Hessen bezahlt wird wie ein Abteilungsleiter, nicht wie ein Staatssekretär, nicht wie ein Minister im Bunde, und wenn diese ab 22.000 Mark und wenn die Gehälter der Abteilungsleiter vom Bundestag und der Bundesregierung erhöht werden, weil inzwischen alle Gehälter erhöht worden sind, dann glaube ich, das ist nur eine Frage der Ordnung und damit des Rechts und der Billigkeit ist, dass hier Gleiches geschieht. Wir kommen nämlich sonst in die Lage, dass die Minister schlechter bezahlt werden, in Hessen auch, als etwa ihre Vertreter. Und ich möchte denjenigen Chef einer Verwaltung oder einer Firma sehen, der es als eine Selbstverständlichkeit ansieht, dass sein Vertreter oder sein Prokurist mehr verdient, als ihm zukommt oder ihm gebührt, wobei ich selbstverständlich voraussetze, dass er seinen Aufgaben gerecht zu werden versteht und dass er seinen Posten ausfüllen kann. Ich glaube, es handelt sich nur um eine Frage der Ordnung, die nicht unter der Quote des Neides beurteilt werden kann. Die Regierung legt an sich nicht so großen Wert auf diese Erhöhung, die ja einfach dadurch zustande gekommen ist, dass man hier einfach das hessische Recht jetzt an das allgemeine Besoldungsrecht angleicht. Nur muss man sich grundsätzlich darüber klar sein, dass dieser Betrag, den Sie nannten, natürlich irreführend ist. Denn wenn Sie die sogenannten Steuern abziehen, dann bleibt gerade so viel übrig, dass das gesamte Kabinett im Monat 960 Mark mehr erhalten würde. Kein Mensch würde darauf Wert legen. Die andere, ganz andere Frage ist, die ich persönlich aufwerfen kann, ist die, ob man einen Minister, von dem man ja mehr erwarten sollte, als wie meinetwegen von dem Leiter einer kleinen Fabrik oder dem Inhaber einer Käsegroßhandlung oder auch dem Leiter einer Landeszentralbank oder auch dem Oberbürgermeister einer großen Stadt, ob der nun ewig schlechter bezahlt werden soll. Das ist das Problem. Im Übrigen ist das kein Problem, dass die Regierung zu entscheiden hat, sondern eine Frage, die den Landtag angeht. Außerdem sollen Sie in Hessen wissen, um das Problem abzuschließen, dass die hessische Regierung, und zwar das erste hessische Kabinett, die sogenannten Ministergehälter hier in Hessen um fast 40% herabgesetzt hat gegenüber jenen Sätzen, die für Minister in der sogenannten Reichsbesoldungsordnung vorgesehen sind. Bitte schön. Richard Müller, Bediensteter der Deutschen Bundesbahn. Meine Damen und Herren, wenn man darüber spricht, über die Erhöhung der Ministergehälter, dann wohl vor allen Dingen darum, weil man einen gewissen Neid wohl hat, dass man heute in der Bundesrepublik als Durchschnittsbürger noch ein sehr minimales Einkommen hat. Und wir haben schließlich die liberale Wirtschaftsform hier in Deutschland, das heißt die freie Wirtschaft. Und da entscheidet vor allen Dingen das Leistungsprinzip. Und meine Damen und Herren, wenn wir von unseren Ministern verlangen, Leistungen hier zu zeigen, dann wollen wir sie auch dafür bezahlen. Aber sie sollen uns auch beweisen, dass endlich Schluss gemacht wird mit der Preiserhöhung in der Bundesrepublik. Sie sollen Und meine Damen und Herren, eine weitere Frage, die ich hier zu stellen habe, die mir sehr anliegt als sonderjunger Ehemann, nämlich wie man zu einer Wohnung kommt. Meine Damen und Herren, der soziale Wohnungsbau ist eine Frage. Man hat gehört wohl, dass in Hessen sehr vorbildlich gearbeitet wird. Aber mich würde interessieren, wie der Minister Zintan hierzu Stellung nehmen wird. Was wurde in Hessen für den sozialen Wohnungsbau getan? Wollen Sie darauf antworten, Herr Minister Fischer? Ich meine, wenn die hessische Bevölkerung von sich aus sagen könnte, dass ihre Regierung bisher nicht ihre Pflicht getan hätte, dann hätte sie ein Recht dazu zu sagen, die Regierung ist nichts wert und sie muss verschwinden. Aber man soll doch auch nicht verlangen, weil Sozialdemokraten, weil Arbeiter regieren, dass sie nun den billigen Jakob machen. Jeder Arbeiter ist seines Lohnes wert. Und jeder von uns weiß schon, wie er mit dem, was ihm für seine Arbeit gegeben wird, zu wirtschaften hat. Sehen Sie, wenn zum Beispiel ein Unternehmer im Monat 20.000 und 30.000 Mark Einkommen hat, wer redet darüber? Und die hessische Regierung hat, glaube ich, mehr als einmal unter Beweis gestellt, dass sie nicht an sich selbst denkt, sondern dass sie sehr wohl die Notlage der schaffenden Menschen versteht und alles tut, um sie irgendwie zu mildern. Soll ich Sie erinnern an den Metallarbeiterstreik? Soll ich daran erinnern, dass es die hessische Regierung war, die einzige Regierung, die es in unserem Bundesgebiet gibt, die deutlich und offen die Berechtigung dieser Lohnerhöhung anerkannt hat? In der ersten Stunde. Soll ich Ihnen sagen, dass es die hessische Regierung ist, die trotz ihrer finanziellen Enge niemals die berechtigten Forderungen der Arbeiter, der Beamten und Angestellten im öffentlichen oder kommunalen Dienst von sich gewiesen hätte? Soll ich Ihnen sagen, dass wir mit den Gewerkschaftsvertretern, den Vertretern der Arbeiterschaft, Woche für Woche, ich möchte beinahe sagen Tag um Tag, zusammensitzen, um mit ihnen Wege zu suchen, wie all die Probleme gemeistert werden müssen? Und nun ist hier die Frage gesagt worden, die Regierung soll einmal erst gegen die Teuerung eintreten, dann hat sie auch das verdient, was man ihr gibt. Nun, die hessische Regierung braucht nicht erst dafür einzutreten. Die hessische Regierung ist zum schwarzen Schaf geworden in Bonn, weil sie entschlossen und mutig bei jeder Sitzung im Ausschuss, im Bundesrat immer und immer wieder gefordert hat, dass endlich diese Wirtschaftspolitik anders werden muss. Die hessische Regierung war es gewesen, die gefordert hat, dass man die Preise für Lebendgewicht von Fleisch, Vieh und so weiter binden muss. Die hessische Regierung war es gewesen, allein gewesen, die Höchstpreise gefordert hat. Nicht jetzt, wo die Menschen sich eindecken müssen mit Kohle, Kartoffel und sonstigen Winterbedarf, sondern bereits im Mai dieses Jahres, dass die hessische Regierung sich mit ihren Forderungen im Bundesrat und in den Bundesausschüssen nicht durchsetzen konnte. Nun, meine Damen und Herren, das möge Ihnen zeigen, dass es leider zu wenig hessische Regierungen im Bundesgebiet gibt. Die Frage nach den Mitteln für den Wohnungsbau blieb noch unbeantwortet. Ja, meine Damen und Herren, ein Wohnungssuchender, ein Jungverheirateter, wie er sagte, ist verständlicherweise interessiert an dem sozialen Wohnungsbau. Und er stellt die Frage, was ist nach dieser Richtung hin bisher in Hessen geschehen? Gestatten Sie mir, dass ich Ihnen zunächst mitteile, dass uns in Hessen zurzeit 375.000 Wohnungen fehlen. Wir haben im verflossenen Jahr, das war das erste Jahr, als der Bund Mittel zur Verfügung gestellt hat für den sozialen Wohnungsbau, 30.000 Wohnungen erstellt. Das ist, meine Damen und Herren, eine Zahl, die in dem Gebiet, was ich heute Land Hessen nenne, noch nie, weder in der kaiserlichen Zeit, noch in der Weimarer Republik, noch im Dritten Reich erreicht worden ist. Wir haben im verflossenen Jahr aus Bundesmitteln, aus Soforthilfemitteln und aus Mitteln, die das Land zur Verfügung gestellt hat, einen Betrag von 97 Millionen für zweitstellige Gelder zur Verfügung gehabt. Zweitstellige Gelder, die bekannt geworden sind unter dem Namen Landesbaudarlehen. Mit diesen 97 Millionen, zu denen sich gesellt haben, ungefähr der gleiche Betrag als erststelliges Geld, zu denen sich gesellt haben eigene Mittel des Bauenden oder Arbeitgeberdarlehen oder auch Mieterdarlehen oder Eigenhilfe, sodass insgesamt ein Betrag von 300 Millionen Mark im vorigen Jahr für den Bau von 30.000 Wohnungen erforderlich gewesen ist. Wir haben in diesem Jahr nicht, oder ich will mich vorsichtig ausdrücken, noch nicht den Betrag erhalten, den wir im vorigen Jahr bekommen haben. Wir haben bis jetzt eine runde Zahl, 83 Millionen Mark erhalten und verplant. Das wäre aber noch nicht das Schlimmste, obwohl man mit diesen 83 Millionen Mark und den entsprechenden ersten Hypotheken im gleichen Volumen und bei der Unterstellung, dass wieder in gleichem Umfange Eigenkapital, Mieterdarlehen, Arbeitgeberdarlehen zur Verfügung stünden, sage, wenn ich das alles unterstelle, würden wir nicht auf 30.000 Wohnungen kommen. Aber es wären vielleicht nur 2.000 Wohnungen weniger, die wir erstellen könnten. Also anstelle von 30.000 nur 28.000. Aber die Dinge liegen viel trister. Denn es ist ja so, dass die Baukosten wesentlich gestiegen sind. Während wir im verflossenen Jahr im Durchschnitt eine Wohneinheit mit einem Aufwand von 10.000 Mark erstellen konnten, sind in diesem Jahr 13.000 Mark erforderlich. Während wir im verflossenen Jahr im Durchschnitt mit einem Landesbaudarlehen, also mit einem zweitstelligen Geld, von 3.000 Mark auskamen, werden wir in diesem Jahr mit 5, unter Umständen sogar mit 5.500 Mark rechnen müssen. Das ist also der Tatbestand. Wir werden die große Wohnungsnot, wir werden den Fehlbedarf von 375.000 Wohnungen in Hessen, wohlgemerkt, nicht in absehbarer Zeit decken können. Wir brauchen, wenn wir in der glücklichen Lage sind, so weiter bauen zu können wie im verflossenen Jahr, mindestens 12 Jahre, bis diese Dinge erledigt sind. Wobei ich die Gelegenheit benutzen möchte, an das gesamte hessische Volk zu sprechen und die Bitte auszudrücken, dass das, was wir mit Landesbaudarlehen nicht abdecken können, dass das frei finanziert werden soll. Mit anderen Worten, dass der freie, nicht mit Landeshypotheken ausgestattete Wohnungsbau mehr forciert werden möchte, als wie das seither und in den vergangenen Jahren der Fall war. Mithilfe dieses frei finanzierten Wohnungsbaus müsste es dann möglich sein, müsste es gelingen, dieser furchtbaren Wohnungsnot eher Herr zu werden, als wie es sich darstellt, wenn ich lediglich diese Zahlen zu Gehör bringe, die ich soeben an Ihnen vorüberziehen ließ. Mein Name ist Gaffran. Die Regierung hat uns vorhin dargelegt, dass sie auf gewissen Gebieten außerstande ist, uns vor materiellen Schäden zu schützen, beziehungsweise materielle Schäden, die wir erlitten haben, wieder gut zu machen. Deswegen möchte ich mal ein anderes Gebiet anschneiden, wo sie ganz gewiss in der Lage ist, etwas zu tun, wo aber, ich kann wohl sagen, vielleicht sträflicherweise noch nichts geschehen ist. Und das ist das Gebiet der gewissen Literatur, die an Zeitungskiosken feilgeboten wird. Sollten denn tatsächlich so kluge Männer und ein ganzer Landtag und so nicht imstande sein, mit den Leuten, die sich nicht scheuen, mit den schmutzigsten Dingen Geschäfte zu machen, durch ein Gesetz in die Arme zu fallen, ist das wirklich unmöglich? Die Leute berufen sich auf die Pressefreiheit. Eine Pressefreiheit, die es verbietet, diesen Leuten das Handwerk zu legen, die können wir ruhig zum Teufel schicken. Natürlich, es wäre besser, wenn wir bessere Literatur machen und das nicht gelesen würde. Aber wir können von einem Jugendlichen nicht verlangen, dass er schon ein vollkommenes Urteil hat von dem, was er liest. Er lässt sich meistens durch den Umschlag anlocken. Und ich glaube, da sind ja wohl noch an Einfallsreichtum und Geschicklichkeit leider die Magazine den guten Büchern über. Und da müsste es eben mit Zwang geschehen. Die Freiheit schließt ihren Missbrauch nicht aus. Und ich bin der Meinung, dass dieser Missbrauch unterbunden werden könnte. Und ich möchte mal gern hören, ob etwas geschehen ist und wenn nicht, warum noch nichts geschehen ist oder warum es nicht geht. Herr Kultusminister. Meine Damen und Herren, das ist ohne Zweifel ein sehr ernstes Problem. Und glauben Sie nicht, dass wir uns über diese Frage nicht schon ganz schwere Gedanken gemacht haben. Über eines müssen wir uns im Klaren sein. Eine Zensur ist immer eine gefährliche Angelegenheit. Und zwar einfach deswegen, weil nicht hier schwarz und hier weiß ist. Wenn das so einfach wäre, dann könnte man sagen, gut, alle Schwarze, weg damit. Und das hat kein Recht, Freiheit zu genießen. Ich stimme Ihnen völlig überein, dass wir die Freiheit nicht dazu missbrauchen lassen dürfen, dass nun wirklich die Freiheit im Grunde ihres Wesens zerstört wird. Aber es ist ja in diesen Dingen nicht so einfach, dass man einfach die Grenze ziehen kann. Und wir wissen sehr genau, dass es Zeiten gegeben hat, da hat die Zensur das Recht gehabt, den Schund angeblich zu verbieten. Und man hat anstelle des Schundes die wirklich wertvollen Dinge verboten und man hat die Geistesfreiheit damit unterdrückt. Wir haben zunächst einmal versucht, positive Dinge zu tun. Ich kann Ihnen jedenfalls das eine sagen, wir geben uns Mühe, diese Frage irgendwie zu lösen. 100%ige Lösungsmöglichkeiten gibt es nie, aber wir haben doch erhebliche Bedenken, nun einfach wieder mit Zensurmaßnahmen zu kommen und da nun unter Umständen das Kind wieder mit dem Bade ausschütten zu lassen und dann irgendeinem kleinen Geist die Entscheidung darüber zu überlassen, ob etwas Schund ist oder ob es Kunst ist. Und oft genug haben wir erlebt, dass beste Kunst als Schund bezeichnet worden ist und dass eine spätere Zeit das erst erkannt hat, nicht wahr? Auch das müssen wir doch immerhin sehen. Die Frage ist also nicht ganz einfach und es ist nicht ganz ungefährlich, da einfach Bestimmungen zu erlassen und so zu tun, als wenn man schwarz und weiß ohne weiteres scheiden könnte. Bitte. Riedel, ich bin der Überzeugung, dass es nicht nur Sache der Herren, die da oben sitzen, ist, dass sich Deutschland zu einem demokratischen Staat entwickelt. Aber es ist wesentlich eine Frage Ihrer Tätigkeit, wie Sie diese demokratische Entwicklung fördern. Und es scheint mir in dieser Hinsicht nicht alles geschehen zu sein. Glaubt man denn, die demokratische Entwicklung damit fördern zu können, dass man diese SS-Verbände aus dem Boden schießen lässt, die Pilze im Herbst? Hier nicht ausweiten, die Dinge sind sehr einfach. Mich erschüttert allerdings, dass sich der Herr Schumacher ausgerechnet mit den SS-Herren zusammengesetzt hat. Weitere kulturpolitische Fragen. Es sind bestimmte Sorgen in der Elternschaft vorhanden und bestimmte Erfahrungen berechtigen dazu, dass die Dinge auch in der Erziehung nicht so gehen, wie sie vielleicht gehen sollten. Es wäre deshalb wertvoll, doch zu erfahren, wie weit man das Erziehungsrecht der Eltern und Mitbestimmungsrecht der Eltern, es gibt ja ein solches nicht nur auf wirtschaftlichen Gebiet, sondern in der Demokratie auch auf anderen, wie weit man das zu untermauern gedenkt. Es wäre noch eine Reihe anderer Fragen hier anzuschneiden, aber es sind dann doch Dinge, wie sie sich in dem Feiertagsgesetz oder bei den Erziehungsgesetzen anbahnen. Wir sind nämlich noch nicht alle Schlacken des Faschismus los. Sie schleichen da und dort auch in Regierungsstellen noch rum. Und es wird Aufgabe des Volkes sein, höllisch aufzupassen, dass diese Dinge sich nicht in einer schlechten Form weiterentwickeln. Zunächst Herr Minister Fischer. Ja, meine Damen und Herren, Lassen Sie mich jetzt für eine Sekunde Parteivorsitzender der SPD sein, für den Bezirk Sied, weil hier diese hohe politische Frage aufgerollt worden ist. Wir sind ebenso sehr, wie es hier zum Ausdruck gekommen ist, aufs Tiefste erschüttert über die Entwicklung, die sich jetzt immer deutlicher zeigt. Wenn aber in der Presse behauptet wird, dass der Parteivorsitzende der SPD gar fanatisiert oder gar unterstützt und begünstigt ein Wiedererwachen von SS-Formationen, hätte ich allerdings geglaubt, dass die Urteilskraft des deutschen Volkes besser wäre. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Schumacher seine eigenen Mörder und die ihn in über 10 Jahre gequält haben, rufen würde. Glaubt denn das jemand? Die Frage, die in diesem Zusammenhang stand, war einfach die, ob man alle Menschen, die man in die Waffen-SS auch hineingepresst hat, ob man die mit Staats- und politischen Verbrechern auf eine Linie stellt. Sonst nichts. Und dann ein Wort ganz am Ende. Es ist richtig, Schlacken hängen überall, vielleicht auch in den Amtsstuben hier und dort, aber auch sehr viel in allen Schichten des Volkes. Wenn wir uns von dieser Gefahr, drohenden Gefahr, freimachen wollen, dann müssen wir als Deutsche im Kampf um die demokratischen Freiheiten einig werden. Meine Damen und Herren, ich gehe in weitestem Umfang einig mit Herrn Riehl. Ich habe doch Ihren Namen richtig verstanden. Ich stimme hinsichtlich der von Ihnen aufgeworfenen Frage, dass die Organisationen wieder das Haupt heben, die im Dritten Reich uns gequält und geschunden haben. Und ich darf für mich in Anspruch nehmen, dass ich als hessischer Innenminister das Meinige dazu beigetragen und das Meinige getan habe, um das Wiederhochkommen dieser Organisationen zu verhindern. Der hessische Innenminister hat Redeverbot erteilt an die Leute, die früher im Dritten Reich geredet haben, an Herrn Rehmer, dem Herrn Bodmer und wie diese Koryphäen des Dritten Reiches alle heißen. Und ich gedenke, in diesem Sinne weiterzuhandeln. Auch dann weiterzuhandeln, wenn ich Drohbriefe erhalte, auch dann weiterzuhandeln, wenn mir mit dem Staatsgerichtshof und mit dem Bundesverfassungsgericht gedroht wird. Die Frage nach dem Elternmitwirkungsrecht gestellt. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wir uns in unserer Schule dahin kommen müssen, dass sie nicht mehr eine Anstalt der äußeren Autorität ist, sondern dass wirklich die Menschen sich an der Schule interessieren. Das heißt, dass ein anderes Verhältnis zwischen Lehrern und Schülern besteht, dass da wirklich ein menschliches Verhältnis geschaffen wird in der Weise, dass der Lehrer nicht mehr äußere Autoritätsperson ist, Respektsperson in der Weise, dass er allein alles weiß und so tut, als ob er alles wüsste, sondern dass da auch eine absolute Ehrlichkeit von Mensch zu Mensch besteht und der Lehrer den Mut hat, unter Umständen auch einmal zu sagen, dass er etwas nicht weiß. Und ich bin der Meinung, dass zwischen Lehrerschaft und Elternschaft ein neues Verhältnis geschaffen werden muss und was von mir aus geschehen kann, das zu fördern, geschieht. Und zwar wirklich aus Überzeugung. Aber ich weiß es nicht nur als Minister, sondern auch als Vater, wie es oft genug zugeht. Die Wahlen zu den Elternbeiräten geschehen so, dass einige wenige da sind und dann wird zufälligerweise einer gewählt. Wir müssten dazu kommen, dass wirklich alle mit dabei sind. Und ich versuche, dieses Interesse der Elternschaft auf alle mögliche Weise zu wecken. versuche, die Eltern mit heranzuziehen. Ich habe eine ganze Reihe von Anordnungen erlassen. Zum Beispiel, dass die Eltern das Recht haben, nach vorheriger Anmeldung an dem Unterricht teilzunehmen. Oder die andere Bestimmung, dass etwa da, wo Disziplinarverfahren gegen Schüler durchgeführt werden, bei besonders schweren Fällen die Elternbeiräte, abgesehen von den Schülern, die auch gehört werden sollen, mit herangezogen werden. Dass also da wirklich verantwortlich mitgehandelt wird. Und ich möchte das eine auch hier bei dieser Gelegenheit wieder sagen. Es kommt entscheidend darauf an, dass die Eltern selbst zu echten Mitberatern werden. Mitbestimmung wird zu regeln sein in dem Schulverwaltungsgesetz, das natürlich nicht von heute auf morgen kommt. Nicht mitentscheiden, das heißt also wirklich Gesetze mit zu beschließen, kann die Elternschaft natürlich auf dem schulpolitischen Gebiet, das heißt also auf dem Gebiet der Gesetzgebung. Nachdem nunmehr Fragen aus den verschiedensten, ich möchte sagen aus den wichtigsten Sachgebieten in der Debatte berührt worden sind, darf ich Sie, Herr Ministerpräsident, bitten, das Ergebnis, so wie es sich Ihnen darstellt, kurz zusammenzufassen. Es ist natürlich sehr schwer, meine Damen und Herren, die Vielfalt der Anfragen, die mit den verschiedensten Dingen sich befasst haben, hier nun zusammenzufassen. Ich glaube auch nicht, dass es darauf ankommt, hier nun abschließend ein solches Resümee zu geben. Sondern entscheidend dürfte doch vielmehr sein, ganz gleich, ob Sie nun all das billigen, was wir gesagt haben, oder ob wir nun mit jedem immer übereinstimmen, was einer der Redner gesagt hat, dass wir hier durch eine solche Zusammenkunft eigentlich mal in eine echte Diskussion kommen. Ich sage das mit Absicht. Ich sage das nämlich deshalb, weil wir Deutschen im Grunde überhaupt nicht diskutieren können. Die bedauerliche Eigenschaft der meisten von uns besteht darin, dass man allen Dingen gegenüber irgendeine Meinung, meist eine vorgefasste Meinung hat und dass man nicht geneigt ist, Gegenargumente anzuhören und seine eigene Auffassung irgendwann einmal zu revidieren. Und das führt bei uns zu dem äußerst unerfreulichen Umstand, dass der politische Gegner den anderen nicht als jemanden ansieht, mit dem man in voller Toleranz sich unterhält und diskutiert, um nun gemeinsam zu einer tragbaren Auffassung, einem vertretbaren Ergebnis zu kommen, sondern dass er ihn stets von vornherein als einen Feind betrachtet. Die Demokratie besteht nämlich nicht darin, dass man irgendwelche formalen demokratischen Institutionen schafft, ein Parlament und eine Regierung, die dem Parlament verantwortlich ist, sondern die Demokratie besteht im Grunde in einer ganz bestimmten inneren Lebenshaltung. Ich habe die Sorge, dass wir noch sehr weit entfernt davon sind, diese Haltung zu gewinnen. Ich denke an den Ausfall mancher Wahlen in der letzten Zeit in Niedersachsen oder auch in Bremen, die insofern eine ganz bestimmte Bedeutung haben, und das möchte ich auch in diesem Kreise einmal aussprechen, weil sie erkennen lassen, dass ähnlich wie in der Zeit für 1933 das deutsche Bürgertum im Begriffe ist, politisch wiederum zu zerfallen. Wir haben als sozialdemokratische Regierung und auch als Sozialdemokraten, das bekennen wir offen, kein Interesse daran, dass demokratische, bürgerliche Parteien von rechtsradikalen Organisationen aufgerieben werden. Heute ist es die Masse der Arbeiterschaft, und jener Teil des Bürgertums, der politisch zu ihr steht, der die stärkste, allerdings geschlossene Stütze der demokratischen Idee ist. Es wird die Aufgabe der bürgerlichen Kreise sein, die politisch anders orientiert sind, hier den Versuch zu unternehmen, um diese Entwicklung aufzuhalten. Und schließlich ein letztes. Es ist davon gesprochen worden, dass die Behörden noch vielfach autoritär handeln würden. Jawohl, das bestreiten wir gar nicht. Diese Bürokratie, ein notwendiges Übel in jedem Staatswesen, der Leben kleben genauso wie vielen von uns noch die Schlacken der Vergangenheit an. So wie mancher von ihnen sich nicht als Bürger, sondern noch als Untertan empfindet, so betrachten sich auch manchmal jene, die in den Amtsstuben der Bürokratie sitzen, als die Beherrscher dieser Untertanen. Das aber zu überwinden, ist nicht allein Aufgabe einer Regierung, sondern dazu gehört die Mithilfe der breiten Massen des ganzen Volkes. Wir haben dem Fortschritt in unserem Lande gedient, wenn wir heute alle nach Hause gehen in dem Bewusstsein, dass jeder Einzelne in einem demokratischen Staate verantwortlich ist für den Aufstieg und für den Verfall dieses Staates. Georg August Zinn in einer Diskussion im Hessischen Rundfunk im Jahr 1951. Bürger fragen, die Regierung antwortet. Für die hessische Landesregierung antworteten außer dem Ministerpräsidenten Zinn Heinrich Fischer, Minister für Arbeit, Landwirtschaft und Wirtschaft, der Kultusminister Ludwig Metzger, der Finanzminister Heinrich Tröger und der Innenminister Heinrich Zinkern. Das Gespräch leitete der Journalist Günther Hünecke. Das waren unsere Archivschätze heute. Sie können diese Sendung auch hören in der ARD Audiothek unter der Rubrik HR Retro. Mein Name ist Christiane Kreiner und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag.